Dies ist nur der Satan, der euch mit seinen Gefolgsleuten Furcht einzuflößen sucht. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid.